Hallo Leute, ich bin der Tristan Azlai Nasrias und singe euch heute mein Lied Hänsel und Gretel verliebten sich am Strand vor. Hello guys, I'm Tristan Azlai Nasrias and today I'm gonna sing you my song Hänsel und Gretel verliebten sich am Strand. Heilos Liudis, im mit Tristan Azlai Nasrias, Sabandi Twin Yawodo, an die Himmai Dagai. Singwo iswes minan leuthan, Hänsel und Gretel verliebten sich am Strand, Furai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hänsel und Gretel verliebten sich am Strand. Hell schien die Sonne auf strahlend weißen Sand. Sie waren zwar Geschwister und Zwillinge sogar, doch gerade das machte es so wunderbar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. In einer einzigen Tat waren sie gezeugt. Nie hatten sie sich dem Unrecht je gebeugt. Und auch an jenem Tage sollte es bleiben so. Drum war die Lage ihrer Gefühle froh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dass ihr Geburtstag war jener frohe Tag, war etwas, das ihnen sehr am Herzen lag. Denn dass sie waren Zwillinge, machte sie sehr stolz. So freute jeder sich wie ein Fuchs aus Holz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gretel und Hänsel stießen ins blaue Meer auf ihren Surfboard und freuten sich gar sehr. Die wunderschöne Maid an dem gut aussehenden Mann und er an ihr, welche auf was Schönes sann. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Weit paddelten sie aufs blaue Meer hinaus. Da kam ne Welle so hoch als wie ein Haus. Sie ritten voller Anmut auf diesem Ungetüm, während der Wind wehte wild und ungestüm. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Da hissten sie ihre Segel gar geschwind, das angetrieben von Welle und von Wind, der holde, kluge Doppelmensch vorwärts förmlich flog. Das sang der Singer, ich weiß, dass er nicht log. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. So schossen auf jenen herrlich weißen Strand sie, die ein ewiges Heeres Zwillingsband, stets seelisch und auch geistig und jenseits noch verbannt, welches begreifen kann niemals der Verstand. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jubelnd und jauchzend rief Hänsel da nochmal. Ja, sagte Gretel, und noch was gibt's diesmal. Sie sandte in Gedanken ihm ihren lust'gen Plan. Er voll Entzücken nahm diesen gerne an. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wie eine Löwin sich stürzt des Gretelein auf seinen Zwieling, umschlang ihn mit dem Bein. Sie küssten und umarmten einander voller Lust. Da fasste Hänsel der Gretel an die Brust. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hans seiner Schwester zog den BH schnell aus, denn ihre Brüste waren ein Augenschmaus. Sie waren fest und springig mit spitzen Nippeln dran. Hart wie Korallen, das machte ihn sehr an. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Laut stöhnte Gretel, berührt von Bruders Hand. Laut stöhnte Hänsel, der ihre Lust empfand. Sie stöhnten um die Wette, liebkosend, frech und frei. Wer's nicht gern hätte, war ihnen einerlei. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Des jeweils anderen Wonne spürten sie, schickten einander Vorstellungen von wie sie Liebe machen könnten, das machte sie ganz geil. Geschwisterliebe, all ein war beider Heil. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wie vornem Spiegel kam sich der eine vor, als er im Antlitz des andern sich verlor. In ihren Herzen loderte Liebesfeuer heiß, wie Sommersonne, das rann in Strömen Schweiß. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. In Gretels Armen sich Hänsel fühlte wohl. Ohne den Bruder sich Gretel fühlte hohl. Geborgenheit, Vertrauen, Stärke und Sicherheit. Einander spendeten sie in Ewigkeit. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wild rollten sie umeinander auf dem Strand, denn heiß brann die Liebe und heiß war auch der Sand. Das eine brann von innen, das andere auf die Haut des Bruder Bräutigams und der Schwester Braut. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gretels Plan folgend mussten sich reißen los. Sie voneinander, obwohl die Lust war groß. Sie paddelten erneut auf die weite See hinaus, welche der Sommerwind peitschte auf mit Braus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bald eine weitere Riesenwelle kam und die Geschwister auf ihren Rücken nahm. Sie trug die beiden strandwärts mit einem Affenzahn, dass jeder beinah kam ab von seiner Bahn. Während sie surften, blickten einander an. Herrliche Maid und gar mannesstarker Mann. Geschwisterliebe loderte auf wie Kaliumbrand und brachte beide beinah um den Verstand. Ähnlich ein ander wie kaum ein anderes Paar waren die Zwillinge schön und wunderbar, und gerade deshalb zogen sie stark einander an, denn ihre Ähnlichkeit hatte sie im Bann. Die beiden wendeten sich einander zu. Da stellte Hänseleins Gär sich auf im Nu, durchstieß die Badehose und zeigte auf die Maid, welcher die Schoße bescherte Heiterkeit. Hoch sprangen Fischlein gestört in ihrer Ruh. Gretelein zwinkerte ihrem Bruder zu. Stark zuckte Hänsels Zers, heiß ersehnend, was da kam. Dies spürte Gretel im Kitzler ohne Scham. Gut 60 Schritte trennte des Zwillingspaars. Herrliche Leiber und doch nicht fähig war's, sie davon abzuhalten in Liebe süß und gut, sich zu vereinigen voller Kraft und Mut. Denn die Geschlechtstat vollzogen sie im Geist. Hoch auf der Welle, das war schon ziemlich dreist. Zuerst kam unsere Gretel nem heißen Geysir gleich. Squirt und Erguss waren an Durchschlagskraft sehr reich. Gretelein Strahl ihre Badehos durchstach, und gar die Schallmauer Kampfjet gleich durchbrach. Den kochend heißen Strahl kühlte ab die Sommerluft und weit verbreitete dessen süßen Duft. An dieser Luft rieben sich die Tropfen schnell. Die Ladungstrennung erzeugte Blitze hell. Das genitale Sommergewitter frischte auf. Die Meeresluft und Ozon machte zuhauf. Wie warmer Nektar traf auf den Hans der Saft. von seiner Schwester mit Wucht und auch mit Kraft. Vom Surfbrett wär geflogen, er hätt nichts Gretelein ihn hergezogen mit Geisteskraft allein. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ihren Orgasmus er kostete voll aus, Gefühle feierten da in Saus und Braus, spirituelle Regungen, unser quare Freud, zogen die Zwillinge aus ihrer Einheit. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dann kam der große und starke junge Mann. Sein zersprach aus wie ein mächtiger Schichtvulkan und schoss da seinen Samen ganz zielgenau mit Schneid der lieben Gretel in ihre enge Scheid. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tor, rief der Hans, während seine Flinte schoss. Hoch spritzten Tropfen vom Riesenwasserross, als Rückstoß des Maschinengewehres trieb schnell an, auf jener Welle den guten, klugen Mann. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Da Hänsels Schübe waren schneller als der Schall, schreckte die Möwen so mancher scharfe Knall. Auch Gretel hörte sie doch zuerst nur mit den Ohren von ihrem Bruder, der sie zur Braut erkoren. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Schnell schwammen Hänseleins Samen zu dem Ei, von seiner Schwester, von ihnen waren zwei, die einander sehr glichen, ganz vorne und gleich auf. So nahm die Zwillingsvermehrung ihren Lauf. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Die beiden Spermien vereinten sich mit'm Ei. Aus der Zygote so wurden alsbald zwei. Die eine war ein Junge, die andere eine Maid. Sie waren wie ihre Eltern stets zu zweit. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Die Zwillingskinderlein waren kerngesund, so wie der Sprössling von Sieglind und Siegmund, denn zu vererben hatten die Eltern Gutes nur, drum waren herrlich das Mädchen und der Buhr. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pitzler und Zers luden sich elektrisch auf, mit gegensätzlichen Ladungen zuhauf. So sprang ein Funke jeweils von Kitzler und von Zers in Richtung Gegenstück, sagt uns dieser Vers. La La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gleißend und grell war der donnernd laute Blitz, feurig und kraftvoll und vorne überspitz. Manch mehr Wasser verdampfte, so stark war seine Hitz. Hell ward erleuchtet der Schwester Scheidenschlitz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Der Zauberblitz segnete die Kinderlein, die ihren Sitz hatten in dem Bäuchelein. Von Hänsels Schwester Gretel verbunden waren sie, mit ihren Eltern stets durch Telepathie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ganz ungezügelt jauchzte das Gretelein, denn der Orgasmus von ihrem Brüderlein war wahrlich überwältigend und voll Liebesglut. Selten der Gretel tat etwas gar so gut. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vom eigenen Bruder geschwängert zürfte sie, durch dieses Wissen erweichten ihre Knie, drum musste Hänsel geistig ihr aushelfen sofort, obwohl er selber beinahe fiel von Bord. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Grete und Hans surften aufeinander zu, so schnell, dass sie beieinander waren im Nu. Sie fuhren voll Entzückung in Richtung von dem Strand, wie früher haltend einander bei der Hand. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Doch selbst für sie ward es irgendwann zu viel, denn stetig wachsend hatte ein leichtes Spiel die Riesenwelle mit diesem liebestrunknen Paar. Sie bald verschlang es, doch Gott sei Dank nicht gar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. So wurden angeschwemmt an dem weißen Strand Gretel und Hänsel noch immer Hand in Hand, voll unbändiger Freude, sie gingen dann nach Haus. Nun ist dies Lied über Hans und Grete aus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wie gefällt euch mein Lied? Welche ist eure Lieblingspassage? Was findet ihr am Liede gut und was nicht so sehr, wenn da etwas sei? Brachte ich euch mit meinem Liede zum Lachen? Teilt mir bitte eure Gedanken mit. Ich wünsche euch noch einen frohen Allerichtstag. Der Tag, an dem ich dieses Lied veröffentliche, ist der 24. August. Und danke euch fürs Zuhören. How do you like my song? Which is your favorite passage? What do you like about the song and what not so much, if there be anything? Did I make you laugh with my song? Please share your thoughts with me. I wish you a happy Alaric's Day. The day on which I publish this song is the 24th of August, and thank you for listening. Huaiwa galikai thi iswis minato leuthan. Huo isti iswaro leubolingo dailis. huat anatham maileuthai finthis goda, andi huat ne sue abrabo, jabai gebai swalikato. Branchto no izu midimina no leutho to chlachjan je? Bidjo izu tamiz izwaros gameto nins taljan je. Wunskio izwiz frawano alarikis daga. Sadagas anathammi fra upanalikio sat leusan her, istis afedwar andi twaitigi wisdini dagas thas achtudinis menosis. Andi awileodo izwiz furi chlusnona.